Klangspielplatte soll Ihnen einige Möglichkeiten der Stereophonie demonstrieren. Um den optimalen Höreindruck zu erhalten, sollten Sie darauf achten, dass bei Ihrem auf Stereo geschalteten Kopfhörer dies die linke Hörmuschel ist, links